1. Die führenden Personlichkeiten des Volks ließen sich in Jerusalem nieder, das übrige Volk bestimmt durch Los, das jeder Zentiman in Jerusalem, der Heiligen Stadt, wohnen sollte, waren die anderen nun Zentel in den umliegenden Landstätten blieben. 2. Das Volk irrte unsegnet el Manner, die sich freiwillig dazu entschieden hatten, in Jerusalem zu wohnen. 3. Die sind die Oberhaupter der Provinz, die in Jerusalem und in den Städten Judas wohnten, wobei jeder in seinem eigenen Besitz lebte, Israeliten, Priester, Leviten, Tempeldiener und die Nachkommen der Sklaven Salomos. 4. In Jerusalem wohnten sowohl Judah als auch Benjaminiten. Von den Judäen waren dies Athaja, der Sohn Uzias, des Sohns Sechajas, des Sohns Amajas, des Sohns Sephatjas, des Sohns Mahalaleels, aus den Nachkommen des Perez. 5. Fernamar Saja, der Sohn Baruchs, des Sohns Kolhoses, des Sohns Hasajas, des Sohns Adajas, des Sohns Jojaribs, des Sohns Sechajas, aus den Nachkommen des Selenaiten. 6. Die Gesamtzahl der Nachkommen des Perez, die in Jerusalem ansässig waren, betrug 468 Kriegstaktige Männer. 7. Von den Benjaminiten waren die Salu, der Sohn Masalams, des Sohns Jodes, des Sohns Badajas, des Sohns Kolajas, des Sohns Marsages, des Sohns Ithiels, des Sohns Jasajas. 8. Nakim Kam Jibnaja, die Gesamtzahl der Benjaminiten belief sich auf 928 Personen. 9. Joel, der Sohn Sikris, war auf Seher, und Judah, der Sohn Hasnuas, bekleidet als Zweiter im Rang die Leitung über die Stadt. 10. Zu den Priesten gehorten Jedaja, Jojarib und Jakin. 11. Seraja, der Sohn Hilkias, des Sohns Masalams, des Sohns Zadoks, des Sohns Merajoths, des Sohns Ahitabs, war der Fürst des Tempels Gottes. 12. Sein Bruder, die den Dienstem Tempel versahen, zahlten insgesamt 822 Personen. Des Weiteren Adaja, der Sohn Jerahams, des Sohns Palaljas, des Sohns Amzis, des Sohns Sechajas, des Sohns Pashas, des Sohns Malkias. 13. Sein Bruder, die Familienoberhaupter, beliefen sich auf insgesamt 242 Personen. Hinzu kam Amasai, der Sohn Asareels, des Sohns Arsais, des Sohns Masilimoths, des Sohns Immas. 14. Sein Bruder, Alessant Tuktige Manor, Zalten 128 Personen. Auf Seher war Sabdiel, der Sohn Hagadalims. 15. Von den Leviten war Semaja, der Sohn Hasubs, des Sohns Asrikams, des Sohns Hasabjas, aus den Nachkommen Meroris, in Jerusalem ansässig. 16. Sabthai und Josabad waren als Führend Leviten für die äußeren Angelegenheiten des Tempels Gott zuständig. 17. Matanja, der Sohn Mikas, des Sohn Sabdis, des Sohns Asafs, leitet den Lobgesang und stimmte das Dankgebeten. Bakbukja war der Zweiter im Rang unter seinen Brüdern und Abda, der Sohn Samuas, des Sohns Galals, des Sohns Jedithuns, war ebenfalls anwesend. 18. Die Gesamtzahl der Leviten, die in der Heiligen Stadt wohnten, betrug 284 Personen. 19. Die Torhüter Akab, Talmon und ihr Bruder, die waschen den Toren hielten, zahlten insgesamt 172 Personen. 20. Das übrige Volk Israel, die Priester und die Leviten, wohnten in allen anderen Städten Judas, jeder in seinem erwerbten Besitz. 21. Die Tempeldiener hingen wohnten auf dem Fell, und sie har soe gisper waren als Aufseher über sie eingesetzt. 22. Der Aufseher der Leviten in Jerusalem für den Dienstem Tempel Gottes war Uzi, der Sohn Barnes, des Sohns Hasabjas, des Sohns Matanjas, des Sohns Mikas, aus den Nachkommen Asafs, den Sangen. 23. Dennis war ein Königlich Verordnung ergangen. Die den sangen die taglich versorgung fest Susikot. 24. Pethaja, der Sohn Mesesabiels, aus den Nachkommen Seras, des Sohns Judas, fungiert als Bevelmaktigter des Königs in allen Angelegenheiten, die das Volk betrafen. 25. Hinsichtlich der Dorfer in Ehrenfeldmarken wohnten einige Jude in Kirjath Haraba und den Zugehörigen Ortschaften, in Dibben und seinen Ortschaften Soe in Jekobsiel und den Zugehörigen Gehoften. 26. Weitere Siedlungen der Jude befanden sich in Jesua, Malada und Bethpelet. 27. Sie wohnten auch in Hazeswal, bis über und den Zug horigen Ortschaften. 28. Ebenso in Ziklag, Mechona und den des Zug horigen Ortschaften. 29. Weitere Wohnort wären in Rimmen, Zoria und Jarmuth. 30. Sie hatten sich ferner in Sanoa, Adullam und den Zug horigen gehofften, in Lackis und seinen Feldmarken soe in Asika und den des Zug horigen Ortschaften niedergelassen, wo deutsche Siedlungsgebiet von bis über bis zum Tal hinumreichte. 31. Die Benjaminiten wohnten von Geberen in Mihmars, Adja, Bethel und den Zug horigen Ortschaften. 32. Eier Siedlingen umfassen Orch Anathoth, Nobund und Anja. 33. Weitere Ort wären Hazer, Rama und Gittheim. 34. Sie lebten Zudem in Hadid, Zeboim und Nabalat. 35. Schließlich wohnten Sie in Lod und Ono, im Zimmer Erthel. 36. Einige Abteilungen der Levi 10 wären Sowohl Judah als Orch Benjamin zu Jordnet.